Well, good evening to you, ladies and gentlemen. Welcome aboard this direct Eurostar service to London. I'm Kalin, your train manager. Er brauchte immer Frauen, die ihn ermutigen, ihn versorgen, ihn beraten. Seine Mutter, seine Schwestern, seine Tante. Nach deinem Tod, Aline, als er mit Richard alleine war, ohne Frau und Mutter, da hat er keine 4 Monate gewartet, bis er mich gefragt hat, ob ich ihn heiraten will. Er konnte einfach nicht alleine sein. Weißt du, eigentlich hat er mich schon gefragt, als du noch gelebt hast. Nein. Nein, das stimmt nicht, Sonja. Nein, er hat gewartet, bis Aline tot war, wirklich. Ich habe ihn im Krieg kennengelernt. Ende des Krieges. Da hast du noch gelebt, Aline. Ich bat Connolly, mich auch zu dem Dinner einzuladen, zu dem er auch George eingeladen hatte. Ich wollte unbedingt den Autor von Burmese Days kennenlernen. Warum? Weil er ein Buch über meinen Vater geschrieben hat. Also Menschen wie meinen Vater, einen Kolonialherren in British India, der an seinen moralischen Widersprüchen zerbricht und dem Alkohol verfällt. George und ich sind beide in British India geboren. Und als ich ihn traf an dem Abend, hat er kaum ein Wort gesprochen. Nur einmal hat er sich über das Essen beklagt. Was soll das? Geht es jetzt wieder nur um ihn? Ich würde euch gar nicht kennen, wenn es Orwell nicht gäbe. Ihr wärt nicht hier. Genau, wir sind nicht da. Sonja, versuch dich bitte zu erinnern. Was hast du mit George Remington gemacht? Orwell's Remington, Teil 4. The Girls from the Fiction Department. Die Mädchen von der Abteilung Fiktion. Von Feline Fellhagen. Ich habe sie Jim Haynes gegeben. Sie waren gerade dabei, eine Zeitung zu gründen. Und ich wollte ihnen dabei helfen und habe ihnen die Maschine gegeben. Erinnerst du dich an die anderen Männer bei dieser Zeitung? Diesen Tom McGrath? Mhm. Oder kennst du den Chefredakteur? Oder David Mayrowitz? Sagt er dir was? Ich kann mich nicht erinnern. Und es interessiert mich auch nicht. Mich interessiert es aber. Warum? Hier, von Orwell selbst. Wer die Vergangenheit unter Kontrolle hat, kontrolliert die Zukunft. Und wer die Gegenwart unter Kontrolle hat, kontrolliert die Vergangenheit. Tja, also was würdest du sagen, wenn das keine Dystopie war? Also keine Warnung? Also wenn das wirklich eine Anleitung gewesen ist? Das meine ich doch, genau das. Wir schreiben die Geschichte etwas um. Oder etwas dazu. Ach, lassen wir das. Aline, komm, wir steigen am Gare de l'Est aus. Wir haben in Paris noch etwas zu erledigen. Moment! Ihr steigt hier sicher nicht aus! Aua! Hey, was soll das? Mach auf! Hey! Also, wenn Orwell so ein Kämpfer für die Unterdrückten war, warum hat er sich dann nicht für die eingesetzt, die direkt vor seiner Nase unterdrückt wurden? Von wem sprichst du? Er hat überall für die Freiheit gekämpft. In Spanien, in den Armenunterkünften. Oder war das zu nah und eben überall so, dass es keiner bemerkt hat? Was? Oh, jetzt verstehe ich. Aber das ist Quatsch. Er hat uns nicht unterdrückt. Wir sind längst weiter, glaub mir. Ach so, sie meint uns. Es ist alles gesagt. Mach jetzt auf, ich will raus. Wir fahren zusammen weiter und dann finden wir in London Orwells Schreibmaschine, damit ihr eure Geschichte draufschreiben könnt und damit basta. Sag mal... Raus! Wir hey! Wollen jetzt gehen. Ich fass es nicht. Mach auf! Hallo? David? Ja? David, hier ist nochmal Feline. Schon wieder? Ich habe noch eine Frage. Ich bin gerade auf dem Weg nach London. Ich wollte doch nochmal selber nach der Remington suchen. Und ich wollte gerne nochmal in die Redaktion. Wo war denn die Redaktion der International Times genau? Es war unten im Keller in einem Buchladen, Indica Bookshop in der Southampton Row, da in Central London. Okay. Welche Nummer? Wissen Sie noch die Hausnummer? Ich habe vergessen. Okay, dann muss ich sie suchen. Was war das eigentlich für eine Zeitung? Wir waren einfach Hippies und wir haben versucht, also neue Arten zu leben zu finden. Aber es war viel, viel Quatsch da drin. Aber es hat mindestens Spaß gemacht. Ja, das ist alles, die sind ja alle online sogar, habe ich gesehen. Ich habe sogar gesehen, dass sie auch immer so ein halbnacktes Girl oder öfter mal. Ja, ich hoffe, dass ich dann Themen dafür bekomme. Ja. Ich hoffe, dass die Frau auch Tantiemen bekommt. Ihr habt damit geworben, dass man dann dieses Mädchen auf der Party trifft, auf der nächsten. Welche Mädchen? So, es gab so ein Covergirl, die war dann aber nicht auf dem Cover, sondern auf Seite 3. Naja, es war nur, das war ein Scherz. Also, aber damals, verstehen Sie, es war immer noch möglich, damals mit Frauen zu scherzen, heutzutage nicht mehr, leider. Okay, wir können es versuchen. Warum willst du überhaupt was wissen über die Geschichte? Entschuldigung, Sie. Nee, du kannst ruhig du sagen. Ja, ich hab den Auftrag, die zu suchen. Ich soll einfach mich damit beschäftigen, mit der Geschichte der Schreibmaschine, mit Orwell, mit seinen Frauen. Also soweit ich weiß, dachte ich, dass du das auch machst, dass du sie auch suchst. Na, gar nicht. Und ich denke, das ist vergeblich. Also du findest diese Maschine nicht und es ist wirklich eine Verschwendung der Zeit. Sie ist weg und du kriegst sie nicht. Aber du suchst sie doch auch. Soweit ich weiß, suchst du sie auch. Und ich habe einfach den Eindruck, dass du mir das nicht sagen willst. Ja, aber du weißt, was Orwell selber gesagt hat. This creative stuff is all ego. A desire to be remembered when you are dead. Also was es heißt ist, lass es. Es wirklich, es lohnt sich nicht, daran zu suchen. David? Hallo? David? Mist. Du kannst uns doch nicht einfach einsperren. Wer von euch war denn jetzt die Julia aus 1984? Na los, also deswegen sind wir hier. Ich habe ihm erzählt vom katholischen Internat. Wo die Nonnen mir vorgeschrieben haben, wie ich zu schlafen hatte. Mit gefalteten Händen auf der Brust, sodass ich, falls ich in dieser Nacht sterben sollte, beruhigt vor Gott treten könnte. Wir mussten unsere Körper verstecken beim Baden, hatten keine Spiegel, lernten uns zu schämen und nie allein zu sein, auch nicht zu zweit. Immer ist da Gott und schaut dir zu. So funktioniert Literatur. Sie nimmt sich, was sie braucht und fügt es neu zusammen. Klar hat er daraus die Frauen aus der Partei gemacht. Und natürlich habe ich ihm abends von meiner Arbeit im Ministerium für Informationen erzählt, von der Abteilung für Zensur. Und es hat ihn inspiriert, warum auch nicht? Daraus wurde Julia. Sie arbeitet im Wahrheitsministerium. Genauer gesagt in der Romanabteilung. Noch genauer in der Unterabteilung Pornosec. Klatschpopo und eine Nacht im Mädchenpensionat hat Julia gedruckt an der Kompositionsmaschine. Das sind wir. Wir beide. The girls Mädchen from the Fiction aus der Abteilung Department. Fiktion. Keine zwei Monate nach deinem Tod, Eileen, gibt George dem englischen Radio ein Interview. It is probably true that you can't give a really revealing history of a man's life without saying something about his parents and probably his grandparents. Eileen, so sehr hast du ihn inspiriert. Was soll das eigentlich? Was willst du damit beweisen, dass wir keine Rolle gespielt haben? Dass wir eine hätten spielen müssen? Das ist doch lächerlich. Dann komme ich lieber gar nicht vor. Wieso? Ihr habt Sollt das politisch sein, dass du hier unsere Rechte einforderst? Habt ihr keine anderen Themen? Geht nicht gerade die Welt unter? Aber natürlich ist es politisch, wenn ich mich dafür einsetze, dass Frauen, auch bereits tote Frauen, gesehen werden. Das ist doch... George und ich haben gehungert, um zu schreiben. Wir waren sehr, sehr arm und spindeldürr. Ich habe die Ziege gemolken, Käse gemacht, ihn verkauft und dann Georges Texte korrigiert und abgetippt. Heute sind die Armen dick in England und in Amerika, aber immer noch dürr in allen Ländern Afrikas. Wir sind nach Spanien gereist und haben gegen die Faschisten gekämpft. Von wegen, der Stift war unsere Waffe. Wir haben nicht so am Leben geklebt wie ihr. Erzähl mir bitte nicht was Politisches, ja? Ja, klar, das ist wahnsinnig mutig von euch. Aber soll ich denn in den Krieg ziehen und ja, warum nicht? In welchen? Hello, may I see your tickets, please? Ja. Where are you getting off? London, St. Pancras. Okay, where are the other two passengers? Wie? You have three tickets. Ach ja. Jetzt habe ich denen wirklich auch Tickets gebucht. Just a moment. Die waren doch gerade noch da. Eileen? One moment. Sonja? Hallo, wo seid ihr denn? Ich kann sie nicht mehr sehen. Excuse me, ich sir, muss could you make an announcement? Ausrufen lassen oder sowas. Sorry? Ja, genau, das Stück muss eh lauter werden, öffentlicher. Jetzt vermisst werden Sonja und Eileen Orwell mit bürgerlichem Namen Blair. Das sind die zwei Damen, die beide mit George Orwell verheiratet waren, gesehen oder von ihnen gehört haben, bitte melden Sie sich im Wagen 4. Wagen 4, please. Sonja sieht aus wie ein Filmstar aus den 50ern, in Wellen gelegtes Haar, Glockenrock und Stehkragen. Ihr Üppig. Eileen hat dunkles, hautlanges, lockiges Haar, etwas zu mager. Kleine, wache, dunkelbraune Augen. Sie wirken beide etwas aus der Zeit gefallen. Als sie die Frauen sehen, sprechen sie sie behutsam an. Nein, also so nicht. Nee, also so viel nicht. Zu äußerlich. Viel zu äußerlich. Moment. 14, 25 und die Zusatzzahl 41. Sonja reagiert empfindlich auf Wasser. Sie hatte ein sehr prägendes Erlebnis in ihrer Jugend. Sie war als Austauschschülerin in der Schweiz mit 17. Als sie mit ihren Gastschwestern und Brüdern segeln geht, kommt plötzlich ein Sturm auf. Das Boot kentert mitten auf dem See. Sie ist die Einzige, die schwimmen kann. Sie will Hilfe holen. Ihr Gastbruder hält sich an ihr fest, versucht sich zu retten und zieht sie runter zu sich. Sonja muss ihn mehrmals unter Wasser drücken, bis er nicht mehr auftaucht. Also das haben ihr Orwells Biografen übel genommen, dass sie sich so massiv selbst retten wollte. Und darin schon ein Zeichen ihrer Skrupellosigkeit gesehen. Das ist wichtig zu wissen, wenn sie sie sehen. Danke. Und passen Sie auf sich auf, da draußen. Heute im Angebot an der Fleischtheke. Hack halb und halb für 1,99. Chicken Wings nur 99 Cent. Nun noch eine Sondermeldung. Eileen ist im März 1945 gestorben. Während einer OP, bei der ihre Gebärmutter entfernt werden sollte. Sie hatte solche Angst vor dieser Narkose. Vor dem Kontrollverlust. Eileen hat geschrieben, immer schon hat sie geschrieben. Auch in diesem Moment, nach der Spritze, hat sie George geschrieben. Einen letzten Brief, bis die Narkose wirkte. Ihr letztes Wort rutscht unten vom Papier und wird zu einer langen Linie. Sie ist nicht mehr aus der Narkose aufgewacht. Poor girl, that's terrible. Which word was it then? Feuer stand da. Feuer. Feuer, Feuer stand da. Southampton Row, 102, please. May I use your radio? No, sorry. But that's not allowed for passengers. Hey, kommt schon. Wir holen uns die Requisiten der Geschichte zurück. Oh, dear, I guess if you have to. Die Flagge vom Mond, das Zepter von Napoleon, Luthers Bibel, Freuds Brille und ja, Orwells Schreibmaschine. Und dann wickeln wir mit der amerikanischen Flagge die Bibel ein, den Mann im Mond spießen wir mit der Fahnenstange auf, das Zepter schmelzen wir ein und machen Vaginaschmuck draus und mit Freuds Brille auf der Nase schreiben wir auf der Remington eure Geschichte. Sonja, Eileen, bitte melden. I would buy that stuff. Auf der Southampton 102. Here we are. Irgendetwas typisch Englisches ist zu hören. Passanten mit Londoner Akzent, Big Ben etc. Ein Mann kommt gerade aus dem Laden mit der Schreibmaschine unter dem Mantel. Feline erkennt ihn nicht, sieht auch nicht die Schreibmaschine. Hey, hallo. Sorry. Sorry, aren't you David Meyrowitz? No, no, no. Sorry, you got the wrong guy, lady. Sorry, not me. I am looking for an office of a newspaper. It used to be here. What? A newspaper? You mean a printed newspaper? Listen, I'm an old guy, but not that old. Listen, I don't want to be unfriendly, but I have to go to the airport. You understand? I have a plane to catch. Oh, okay, okay, okay. Sorry, sir. Bye-bye. Oh, just wait one second. I don't want to be indiscreet. However, what is it under your coat? No, what? Under my coat? No, no, no. Listen, lass mich in Ruhe. Ich muss schreiben. Ich habe keine Zeit mehr. Die Zeit rennt mir davon. David, bleib stehen. Wir können doch zusammen weitermachen. Lass mich in Ruhe. Ich kann das nur allein. Mann, ey! Feline alleine im Büro tippend, London Atmo weg. Selbstzweifel Teil 3. Liebe Nathalie, liebe Hanna, liebes Dramaturgie-Team. Leider kann ich euren Erwartungen an mich und das Thema nicht gerecht werden. Es scheint zu viele Bedürfnisse zu geben. Daher gebe ich den Auftrag hiermit wieder zurück. Vielleicht findet sich ja jemand geeigneteres für diesen Part. Oder aber ihr lasst die Frauenperspektive einfach ganz weg. Das würde eventuell auch funktionieren. Herzlichst, Feline Verlagen. May I have your attention? Your chefin is speaking, Feline. Falls du noch an Bord bist, wir alle versuchen immer alles nur. Studien zufolge denkt jeder zweite Mensch von sich, er oder sie sei nur eine Hochstaplerin. Und dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis er oder sie aufliegt. Und noch was. Du kannst aufhören, uns zu suchen. Wir waren schon immer da. Und jetzt sind wir hier. Und merkt ihr das jetzt ein für alle Mal? Wir haben kein Interesse am Schreiben. Das Buch ist tot, dem Untergang geweiht. Und wir helfen ein wenig nach. Wart's ab. Eileen, bitte. Ich zitiere ein letztes Mal, dann hat auch dieses Buch sich erledigt. Also, Zitat aus George Orwells 1984. Und plötzlich schaffte es Winston, der Held aus 1984, ihr wisst es schon, ne? Seinen Hass gegen das Gesicht auf dem Schirm, auf das schwarzhaarige Mädchen hinter sich zu projizieren. Lebhafte, wundervolle Halluzinationen schossen ihm durch den Sinn. Er würde sie mit einem Gummiknüppel totprügeln. Er würde sie nackt an einem Pfahl fesseln und sie mit Pfeilen spicken wie den heiligen Sebastian. Er würde sie vergewaltigen und ihr beim Höhepunkt die Kehle durchschneiden. Er wusste jetzt auch deutlicher als zuvor, warum er sie hasste. Er hasste sie, weil sie jung und hübsch und geschlechtslos war, weil er mit ihr ins Bett gehen wollte, es aber nie dazu kommen würde. Werde nie wieder Orwell lesen. Alter weißer Mann, muss weg. Das ist Schullektüre. Raus aus dem Kanon. Recht hat er. Make men great again. Eine Nachricht aus der Redaktion. Feline, nimm das sofort raus. Das kann nicht so aus dem Zusammenhang gerissen werden, diese Vergewaltigungsfantasie. Das fliegt uns um die Ohren. Ihr wollt doch Aufmerksamkeit, oder? Ist jetzt schon drin. Das ist keine Literatur. Das ist Femizid. Schwarz ab! Da habt ihr euren 2-Minuten-Hass. Nur, dass 2 Minuten nicht reichen für euren ganzen Hass. Und bald auch ganz ohne Text. Nur noch mit Bildern. Von uns für euch. Ach, und bitte noch einen Wodka. Hört auf, das ist doch Wahnsinn. Das könnt ihr doch nicht wollen. 1984 ist ein wichtiges Buch. Es ist immer noch aktuell. Gerade steigen die Absatzzahlen wieder. Ganz genau. Das steht da alles schon geschrieben. Er hat es prophezeit. Es gibt einen Deep State. Ja, wir werden unterdrückt. Unsere Meinung wird eingeschränkt. Informationen unterdrückt. Und ihr seid alle verblendet und gefangen im Doppeldenken. Wir sind doch selbst der Doppeldenker. Gleichschaltung der Medien. Genau wie jetzt. Genau wie jetzt. Entschuldigen Sie, wohin fliegt das Flugzeug eigentlich? Oh, das weiß ich gar nicht genau. Thomas? Thomas? Berlin. To Berlin. Das ist gut, denk, was die mit uns machen. Wir dürfen doch gar nicht mehr sagen, was wir wirklich denken. Man darf ja nicht mal mehr guten Abend, meine Damen und Herren, sagen. Wissen Sie warum? Weil doch nicht alle mit meint sind. Das ist doch Totlache. PC nennen die das. Political Correctness. Aber das ist gut, denk. Gut denkt, das kommt von ganz oben. Hey, ihr Ernst? Ihr kapert euch auch noch 1984 für eure kruden Welterklärungen? Das ist doch eh Propagandaliteratur. Kein Wunder, dass sich da jeder was Passendes raussucht. Ja, genau. Wir werden gegeneinander gehetzt und zwar von den Eliten. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Das ist keine Propaganda, sondern Warnung. Immer noch. Die machen ja immer noch weiter mit ihrer Desinformation. Russische Trolle, wo man hinsieht. Und falle nicht auf eure Lügen rein. Ja, das ist anstrengend, was? Mit euren Spatzenhirnen schön einfach machen. Die haben sich verschworen. Ja, ja, es ist anstrengend zu denken, genau. Aber wisst ihr was? Ihr habt es nicht anders verdient. Dann machen wir doch gleich weiter mit Neusprech. Macht ihr eh schon selbst. Wenn es zu kompliziert wird, schnell nur gut und böse draus machen. Nichts dazwischen. Gut, ungut. Das reicht, was? Danke, Georgie, für die Anleitung. Die Vollendung von Neusprech. Eure Vielstimmigkeit in allen Ehren, aber 140 Zeichen im Schnitt für eure Tweets? Well done. Die absolute Reduktion. Am Ende bleibt nur ein Begriff übrig. Es ist... Ja, was ist es? Es ist? Wer weiß es? Ja, großer Bruder. Ja, nicht ganz. Fast. Aber da hat sich Georgie leider verprophezeit. Es ist die Little Sister. Auf die hat keiner aufgepasst. So, ihr Süßen, ihr habt jetzt noch genau ein Wort. Any more wishes? Wir verknappen euer Vokabular jetzt juice? Auf ein Wort. Bier? Coke? Ein Wort habe ich gesagt. Eins. Juice? Wodka. Weiter. Liebe. Hass. Gerechtigkeit. Schnitzel. Gemeinschaft. Geld. Ein Traumparadies. Sie da mit den Kinderfressern. Was? Hä? Aber meinen Sie mich? Ich denke, das geht so nicht. Also das ist ja die absolute Einschränkung meiner Meinung. Da kann ich ja gar nicht mehr meine Meinung... Schnauze! Ein Wort! Freiheit! Could I have another beer, please? Dann sag doch gleich Bier, Mann. Eileen, was ist mit dir? Tot. Sie da! Schlafen! Ninjago! Er hier. Eins. Er. Liebe. Sex. Freiheit! Lüge. Verrat. TikTok. Mama! Ah! arbeiten! Feuer! Wasser! Hoff! Die Wahrheit! Lüge! Kinder! Untergang! Himmel! An Göttin! Vater! Mama! Feline! Was ist mit dir? Ich? Das habe ich mir gedacht. Nein, ich meinte nicht ich. Das sind fünf. Nein, stopp, jetzt weiß ich es. Notlandung. Jetzt? Nein. Ja. Nein. Doch. Verdammt, nein, wir sind hier noch nicht fertig. Wo willst du hin? Mama! Freiheit! Lüge! Gerechtigkeit! Taxi, Kastanienallee, hier! Taxitür knallt zu, Schritte auf Kopfsteinpflaster, Kastanienallee in Berlin. Hier müsste es sein. David! Ich weiß, dass du da bist. Schreibst du? Du hast die Maschine, ich höre sie doch. David, mach auf! Sprich mal mit mir! Merkst du das nicht, Feline? Du kämpfst allein. Der will gar nicht kämpfen. Lass es. Das Buch ist tot. George ist tot. Und deine Tage sind auch gezählt, David! Wir fangen bei Null an. Der alte Literaturkanon ist auch bald weg. Platz machen für Neues. George, so sorry. Aber danke nochmal für die Inspiration. Little sister watched you all the time. Und alle machen es ganz freiwillig. The girls from the fiction department mussten da gar nicht so viel nachhelfen. Du bist doch verrückt, das ist so ein Quatsch. Es wird immer Bücher geben. Lass mich noch was schreiben. Erst aus der Zerstörung kann Neues wachsen. Komm, Feline, wir ziehen weiter. Nein, ich will das Alte nicht zerstören. David, los, jetzt mach und gib mir die Maschine. Es ist nur fair, dass jetzt ich mal dran bin. Okay, hier hast du sie. Gute Reise, Sweetheart. Oh Gott, du blutest. Hat sie dich getroffen? Ja, Mist, das Weh hat mich erwischt an der Wange. Der Hebel hat sich im Flug gehoben. Sag mal, David, geht's noch? Du hast Sonja getroffen. Die hätte jetzt tot sein können. Sie ist schon tot. Warum muss ich mich eigentlich immer um die Frauen kümmern, hä? Weil ich eine Frau bin oder was? Mach du das doch! Hallo, jetzt sag mal was! Sei froh, dass ich das nicht mache. Der hat sie nicht mehr alle. Haben wir irgendwas zum Desinfizieren? Ach, ist okay, nur aufgeschürft. Hier ist noch Wodka. Oh. So, Feline, und jetzt komm weg hier. Du verschwendest deine Energie. Eileen ist schon in der Zentrale. Von dort steuern wir das weitere Geschehen. Was denn für eine Zentrale? Unsere Überwachungszentrale. Die Schreibmaschine ist doch total kaputt. Nein, nur das W ist kaputt. Arum Sonja Orl, geborene Pronell, und Eileen Orl, geborene Shaughnessy, nicht schreiben. Sonja wusste schon, seit sie 5 Jahre alt war, dass sie nicht schreiben irrt. Ihr Vater, der starb, als sie 4 war, in Indien auf einem Reisfeld, wahrscheinlich von eigener Hand, fehlte ihr für immer. Statt zu schreiben, wollte sie immer diesen Mann suchen. Diesen einen älteren Mann, dem sie ihr Leben widmen könnte. Oh, du bist süß. Aber lass es. Die Schriftkultur ist schön und gut gewesen, ein vorübergehendes Phänomen. Aber unsere Schwestern werden etwas nie Dagewesenes vollbringen. Bis 2050 bekommen wir das locker hin. Komm mit in die Zentrale. Sonja tritt auf die Maschine, das P bricht ab. Als Eileen 27 war, traf sie George auf dieser Arti. Sie haben beide sofort gespürt, dass Eileen genau die richtige A, die, die ihnen zum Durchbruch verhelfen könnte, die, die den Mut hat, die schreiben kann, die Zähigkeit, den Humor, die, die sich ofern kann. Instinktiv in ihr angelegt, die Oferbereitschaft. Verdammt, spinnst du? Hör auf damit, das ist eine Requisit der Geschichte. Eileen? Eileen, hörst du mich? Was machen Felines Kinder? Eileen von irgendwo über ihnen schwebend aus Drohnenlautsprecher. Schlafen. Nein, Moment. Sie lassen sich gerade etwas von Siri erzählen. Jetzt Bilder, Monster, Feen, Crazy Frog. Ihr überwacht meine Kinder? Oh, und Mark ist online auf einer Dating-Plattform. Was? Marty H72, seit 2 Jahren angemeldet. Nee, das will ich aber gar nicht wissen. Ich, I, die Kontro-E, behaten. Nur hier geht das. Im Schreiben kann ich bestimmen. Assassiert. Kann die Gegenart kontroieren, sie in Schach, haten, sogar die Vergangenheit. Keiner wird mehr lesen. Vielleicht eine Handvoll Spezialisten. Komm jetzt. Unsere Zeit bricht an. David hat übrigens gerade einen Blutdruck von 200. Die Kinder träumen von Chips. Tio-Chips, um genau zu sein. Mark ist gerade in die Innenstadt gefahren. Feline, vielleicht sind wir nur die Flaschenpost in die Zukunft für eine neue Generation von Schwestern, die viel weiter sein werden als wir. Aber wir bereiten den Weg. Und Unia zertört gerade die Reibmaine. Sie ackt mich an meiner Bute und zieht mich eck. Sie zieht mich und die Maine über das Kopfstein. Asta. Mist, die Redaktion. Nathalie, ja? Mhm, ich weiß, stimmt, ja. Ich schicke es gleich. Ich schreibe noch, ja. Ja, ja, gleich, kommt. Ich kämpfe mit Onja. Wir rügen uns. Wie euert mir eine. Jetzt gleich nimmt Onja mir die Remington weg. Ich ack zu und... Ich hab sie, Aline. Soll ich sie für immer zerstören? Nein, sie ist eh schon längst nutzlos. Schmeiß sie wieder zurück zu ihm. Sonja holt aus und mit einem Kraftschrei wirft sie die Remington zurück zu David ins Zimmer auf sein Bett. Ende. Orwells Remington Teil 4. Die Mädchen von der Abteilung Fiktion. Von Feline Fellhagen. Mit Katharina Marie Schubert als Feline, Svenja Wasser als Sonja, Justine Hauer als Eileen, Feline Fellhagen als Feline Fellhagen. Ah, und David Zane Meyerowitz als David Zane Meyerowitz. Und Mike McAlpine als Schaffner. Außerdem Sean McDonough, Fiona Metscher, Markus Friedmann, Sigrid Burgholder, Johanna Reinders, Ulrike Schwab, Pierre Schrady und viele andere. Technische Realisation Matthias Fischenich und Barbara Göbel. Regieassistenz Juli Grotgar. Regie die Autorin, Dramaturgie Hanna Georgi und Nathalie Schalles. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.